Fünftes Geschehen. Der Feldprediger, Mutter Courage und Katrin ziehen den Planwagen durch die Jahre und durch den Krieg. Ich lass mir den Krieg von euch nicht madig machen. Es heißt, er vertilgt die Schwachen, aber die sind auch in dem Frieden. Nur, der Krieg nährt seine Leute besser. Und geht er über deine Kräfte, bist du beim Sieg halt nicht dabei. Der Krieg ist nix als die Geschäfte, und statt mit Käse ist's mit Blei. Und was möcht schon sesshaft werden nützen? Die Sesshaften sind zuerst hin. So manche wollt so manches haben, was es für manchen gar nicht gab. Er wollt sich schlau ein Schlupfloch graben und grub sich nur ein frühes Grab. Schon manchen sah ich sich abjagen in Eil nach einer Ruhestatt. Liegt er dann drin, mag er sich fragen, warum's ihm so geeilet hat.